Laut Meldungen aus Südkorea führten die USA und das südkoreanische Regime die Ausrüstungen von THAAD in den vorgesehenen Standort ein. Wegen der heftigen Proteste der Einwohner Südkoreas wurde es in der tiefen Nacht des 25. April wie eine Überraschungsoperation durchgeführt. Die Zugmaschinen, Begleitschutzwagen, Tankwagen und mehr als 8000 Polizisten fuhren im Rahmen der gegenwärtig anlaufenden gemeinsamen Militärübung gegen den Norden aus Busan, Osan und Daegan ab, wo THAAD-Ausrüstungen vorläufig geteilt aufbewahrt worden waren. So traf bis zum Frühmorgen des 26. April der größere Teil der Ausrüstungen im Golfplatz Songju ein, darunter das Radar X-Band, die Kriegskontrollstelle und 6 mobile Abschussrampen. Die Einwohner der Gemeinde Sosong unter Kreis Chosun im Kreis Songju und die Gläubigen des Wohnbuddhismus protestierten empört gegen die heimlich forcierte Einfuhr der Kriegsrüstungen. Und am 25. April hielt die südkoreanische Organisation Menschen für Frieden und Vereinigung vor dem Gebäude des Verteidigungsministeriums die 180. Kundgebung für Frieden und Abrüstung ab und protestierte gegen die THAAD-Stationierung und die Aufstellung der strategischen Vermögen der USA auf der koreanischen Halbinsel.